Au! Oh, voll Korall! Spiel nur die Melodie! Auf der Nase! Atme mit Gefühl durch die Nase aus! Flüdelüdelüdel! Es ist ganz einfach! Flüdelüdelüdel! Ich mach nur Gedüdel! Ja, das war schon sehr gut. Aber noch machst du statt der Nase tut. Oh yeah. Komm, wir machen gleich mal den zweiten Versuch. Hol dir bitte mal ein Taschentuch. Und ausschnupfen. Und einatmen, ausschnupfen. Und jetzt mal den Ton ändern. Schon sehr gut. Und dann ohne Tun. Aber mit Gefühl durch die Nase aus. Flüdel, lüdel, lüdel. Ist doch nicht schwer. Flüdel, lüdel, lüdel. Los, probier's nochmal. Flüdel, lüdel, lüdel. Nochmal. Oh, da kommt nur Gedüdel. Eieiei. Mann, oh Mann, irgendwas läuft verkehrt. Hab ich das vielleicht nicht so gut erklärt? Atme tief aus und atme ein. Ja. Irgendwo müssen doch die Töne sein. Lach doch mal. Und einatmen, wein doch mal. Und jetzt mal den Ton ändern. Schon sehr gut. Und jetzt atme mit Gefühl durch die Nase aus. Flüdelüdel. Ja, ja, ja, ja, ja. Flüdelüdelüdel. Ich glaube, es geht nicht. Alles dreht sich. Ich puste, puste, huste, sich der Wolf, man hört mich eh nicht. Das ist wenig. Du musst mich verstehen. Ich bin sonst der Kracher, keiner King, mindestens der König. Nur das hier funktioniert nicht und das frustriert mich. Ich ersticke fast, doch was passieren soll, passiert nicht. Ich blase das jetzt ab, weil ich die Schnauze voll hab. Vielleicht mach ich einfach schlapp, weil ich gar keine Nase hab. Keine Nase. Singst ich flöt? Flüdel, lüdel, lüdel. Flüdel, lüdel, flüdel, lüdel. Flüdel, lüdel, lüdel. Wir machen zusammen Musik. Ich mach das Getüdel. Flüdel, lüdel, lüdel. Komm, wir klatschen mit. Juhu. Flüdel, lüdel, lüdel. Das macht Spaß. Flüdel, lüdel, lüdel. Lüdel, ich mach das Getüdel. Das ist Flüdel, lüdel, lüdel. Ja, SpongeBob, du bist meine Band und ich bin Patrick, der Star.